Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wir hören Stimmen. Mein Name ist Lars und ich erzähle euch heute vom Todescast. Der Todescast beschäftigt sich dabei gar nicht mal thematisch inhaltlich mit dem Tod. Also ist jetzt kein Podcast von einem Bestatter oder so, sondern es geht um relativ allgemeine Themen. Also zum Beispiel Fahrradfahren. Was war denn so die längste Tour, die du je zur Freizeitgestaltung mal gemacht hast? Ich bin tatsächlich mit dem Fahrrad über die Alpen gefahren. Das war einigermaßen aufregend. Glaube ich. Ja, war gar nicht so anstrengend, wie ich dachte. Das ging dann doch überraschend gut. Wir haben uns auch kleine Etappen gesucht, aber kann man auf jeden Fall nur empfehlen. Ist tatsächlich noch ein Abenteuer, darüber zu fahren. Und wenn man auf 2500 Meter ist und da zieht ein Unwetter auf und du hast deine Fahrräder dabei, ist das schon nochmal was anderes, als wenn du auf dem flachen Land unterwegs bist. Das kann ich mir vorstellen. Der Todescast ist ein Interview-Podcast, wo also Jakob, der diesen Podcast macht, verschiedene Gäste sich einlädt und mit denen dann sich unterhält. Zum Beispiel hat er in einer Folge seinen Bruder eingeladen und mit ihm über die Unterwanderung des Metals durch Nazis gesprochen. Also du sagst zum Beispiel, den Satz von dir habe ich im Ohr, Metal ist unpolitisch my ass. Hm? Ja, das ist... Also ich finde, dass sich überhaupt insgesamt viel zu viele Leute dagegen sträuben, politisch zu sein, weil das richtig sein mag, dass man meistens nicht parteipolitisch unterwegs ist, aber schon die kleinste Äußerung irgendwie dieses gesellschaftliche Thema bewegt mich oder diesen Zustand finde ich scheiße, ist Politik. So, also Politik muss man nicht so stigmatisieren und Metal ist ganz klar politisch. Von Anfang an, es ist nicht so offen politisch wie Punkrock oder wie von mir aus irgendwie Reggae Dancehall, aber dass natürlich Auflehnung gegen Obrigkeiten ein Thema ist, dass Krieg immer wieder ein Thema ist und sicherlich nicht in einer verherrlichenden Art und Weise oder wenn dann Art Satire darauf oder Parodie, dass das Ganze ad absurdum geführt wird, das sind alles politische Themen. Und klar driftet viel ins Okkulte ab oder in diese Mythen, die offenkundig nicht politisch sind. Und trotzdem muss man dabei auch sich immer auch bewusst machen, dass, selbst wenn man es nicht so meint, Dinge auch politisch aufgefasst werden. Ich finde gerade dieses Themengefälle sehr interessant. Gerade weil dass doch Themen sind, die manchmal nicht so präsent sind in der Öffentlichkeit, manchmal aber schon. Aber selbst die Fahrradfahr-Episode hat mich ziemlich interessiert. Ich fahre zwar Fahrrad, aber wenn ich einen Schlauch wechseln kann, dann reicht mir das eigentlich. Aber mal so einen bestimmten Ansatz, so eine Art Philosophie des Umgangs mit Fahrrädern präsentiert zu bekommen, fand ich gar nicht so schlecht. Ja, und so hat mich eben selbst diese Folge ziemlich interessiert. Was ich aber jetzt als Auslöser genommen habe, um diese Episode hier von Wir hören Stimmen zu machen, ist die Folge 7 des Todescast. Denn dort unterhält sich Jakob mit Andreas Gerhold, der in Hamburg bei den Piraten ist und dem Jakob mal ganz genau erklärt, wie es zum Gefahrengebiet kam, wie die rechtlichen Grundlagen dafür aussehen und wie es dort weitergehen soll mit dem Protest, denn eine Klobürste einfach nur hochzuhalten, kann es ja am Ende nicht sein. Und was da konkret passieren soll, erklärt der Andreas dort. Und das fand ich wirklich eine extrem aufschlussreiche Folge, wo mal komplett aufgedröselt ist, wie es überhaupt so weit kommen konnte, dass dort sich die Polizei selbst Kompetenzen selbst einräumen kann. Kannst du vielleicht uns, du bist da in den Medien auch zu prominent, an prominenter Stelle aktiv gewesen, uns mal erklären, was das eigentlich mit dem Gefahrengebiet so auf sich hat. Was ist das und was ist das Besondere am Hamburger Recht? Wie kommt das zustande? Ja, ich bin ja schon sehr lange aktiv gegen Gefahrengebiete. Jetzt haben die Medien tatsächlich das auch aufgegriffen und auch mich beachtet. Das freut mich natürlich. Die Gefahrengebiete, dieses Konstrukt haben wir ja schon seit 9 Jahren in Hamburg. Seit 2005 wurde das, dort wurde das vom CDU-Senat eingeführt. Das ist ein Teil des Gesetzes über die Datenverarbeitung der Polizei. Dort genau genommen der Paragraph 4 Absatz 2, der jetzt im Gespräch ist. Ja, wie gesagt, seit 9 Jahren gibt es dieses Konstrukt. Über 40 Mal wurde es schon angewendet in Hamburg. Also über 40 Gefahrengebiete hatten wir bereits. Jetzt ist es seit der Weihnachtszeit etwa des vergangenen Jahres auch tatsächlich in die öffentliche Wahrnehmung geraten. Es geht darum, dass die Polizei sich nach eigenen Lageerkenntnissen selbst Sonderrechte zubilligen kann. Die unterliegen keinem Richtervorbehalt, dafür bedarf es keines Parlamentsbeschlusses, sondern das macht die Polizei ganz allein nach Lageerkenntnis. Wer sollte also den Todescast hören? Der Todescast hat seinen Namen wahrscheinlich daher, dass Jakob Death Metal hört. Damit hat der Podcast selbst inhaltlich aber eigentlich gar nicht viel zu tun. Es gibt am Ende nochmal so ein Creative Commons Stück, wo ein bisschen härtere Musik gespielt wird. Aber wozu gibt es denn Vorspulen und so weiter? Und das kommt wirklich nur zum Schluss. Davon sollte man sich nicht davon abhalten lassen, diesen Podcast zu hören, selbst wenn man diese Musik nicht mag. Dafür ist das inhaltlich einfach zu dicht, zu interessant und zu wichtig. Also das Niveau dieser Gespräche ist immer relativ gut. Und wer also Interviews mag, wer Gespräche mag, wer sich eben themenbezogen auch mal was rauspicken kann, also zum Beispiel die Folge über Pfadfinder habe ich jetzt nicht gehört, weil mich das nicht so interessiert, aber dafür alle anderen. Der sollte sich auf jeden Fall diesen Podcast anhören. Wer also sich für viele verschiedene Themen interessiert, sollte diesen Podcast abonnieren. Ich würde sagen, dabei belasse ich es jetzt auch und wir hören uns dann in einer der nächsten Folgen. Macht's gut!